Zum 70. Gründungstag des Verbandes der Journalisten Koreas fand am 18. Oktober im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine Gedenkveranstaltung statt. Kim Gi-nam, stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre des Verbandes der Journalisten Koreas und des Presse- und Nachrichtenwesens, die Journalisten und die Mitarbeiter der Medien nahmen daran teil. Kim Gi-nam verlas das Gratulationsschreiben des Setka der Partei der Arbeit Koreas an die Funktionäre und Mitglieder des Verbandes der Journalisten Koreas. Im Schreiben hieß es, der Verband der Journalisten Koreas sei dank der herausragenden Ideen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il für Gewichtlegung auf Journalisten und auf Medien und dank ihrer klugen Führung gegründet und entwickelt worden. Der Verband sei eine Organisation der revolutionären Journalisten des Zuzetipps und eine mächtige ideologische Erziehungseinheit, die die Journalisten und Mitarbeiter der Medien dazu führe, die Partei und den Führer mit Beiträgen und Mikrofon zu verteidigen und mit Fähigkeit zu unterstützen. Die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Partei der Arbeit Koreas hätten in der Revolution und beim Aufbau sowohl die Armee als auch die Rolle der Journalisten verstärkt. Getreu ihrer originellen Idee der Gewichtlegung auf Journalisten und auf Medien und ihrer Führung habe der Verband der Journalisten Koreas in den vergangenen 70 Jahren die Reihe der Journalisten und Medienmitarbeiter zu einer reinen Formation der Idee und des Credos entwickelt und zur Festigung der ideologischen Basis unserer Partei aktiv beigetragen. Auf der Veranstaltung gab es ein Differat und Ideen.